Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Fünftes Buch: Imperialismus und Impressionismus. Vom Deutsch-Französischen Krieg bis zum Weltkrieg. Willkommen zur 119. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0 und willkommen 2014. Für echt oder zumindest Nahzeithörende ist die heutige Folge schließlich die erste im noch jungen Jahr. In diesem Sinn meine besten Wünsche für selbiges und alle folgenden. Mögen sie sich günstiger entwickeln als die zuletzt vergangenen für die überwiegende Mehrheit der Menschen. Später Nachhörende werden an dieser Stelle bereits wissen, wie es ausging, beziehungsweise sich im allerbesten Fall an 2014 vielleicht gar nicht auf Anhieb erinnern können. Denn mein größter Wunsch wäre ein an spektakulären Ereignissen armes Jahr. Ein Jahr, in dem sich Besinnung und Vernunft ausbreiten. Allmähliche Besinnung auf eine menschliche Vernunft, jenseits aller Excel-Tabellenlogik der erwartbaren Erträge. Diesem Wunsch opfere ich gern alle Vorsätze. Soweit mein Gruß in hoffentlich weniger spannende Zeiten. Interessantes Zusammentreffen übrigens, dass diese Sendereihe 2008, dem Jahr von Friedells 70. Todestag begann, im 100. Jahr nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs enden wird, jenem Ereignis also, mit dem der Text des Werkes schließt. Nüchtern betrachtet ein belangloses Zahlenspiel, aber erstens als solches zu Jahreszeiten wie diesen nicht ganz unüblich, ist es zweitens doch eine sehr passende Stelle, an der sich die chronologische Klammer wie von selbst schließt. Drittens womöglich auch noch so etwas wie ein gutes Omen, denn im Gegensatz zum Jahresbeginn 1914, der in Wien mit großem Optimismus begrüßt wurde, ist davon 100 Jahre später hierorts wenig zu spüren. Vielleicht läuft die Entwicklung ja diesmal umgekehrt. Optimismus wartet erst am Jahresende und gründet sich zum Ausgleich dafür auf reale Gegebenheiten. Damit genug der Beschaulichkeiten, höchste Zeit zum Zweck zu kommen. Als Sendungsgast darf ich diesmal Herbert Krill begrüßen. Ibsens Kunstform. Es ist sehr oft auf gewisse Zusammenhänge zwischen Ibsen und der französischen Sittenkomödie hingewiesen worden. Daran ist so viel wahr, dass Ibsen in der Tat deren Technik als die für die bürgerliche Guckkastenbühne gegebene, unentbehrliche und einzig mögliche übernommen und aufs Höchste vergeistigt hat. Alle stehenden Figuren des Pariser Gesellschaftsdramas kommen, durch meisterhafte Charaktermasken gehoben, bei ihm wieder zum Vorschein. Der Raisonneur, zum Beispiel Lundestadt, Relling, Brack, Mortensgaard, der falsche Biedermann, zum Beispiel Stensgaard, Bernig, Peter Stockmann, Werle, der Confident, Dr. Herdal, Voldal, der edle Déraciné, Brendel, Löfborg, die Mangeuse d'Homme, Hedda, Rita, die geläuterte Gefallene, Rebecca, die Incomprise, Elida Nora, die Ingenue, Hilde Wandel. Ferner gibt es bei ihm auch die Technik der Entlarvung. Im Bund der Jugend und in den Stützen der Gesellschaft noch ganz deutlich, in Puppenheim, Volksfeind, den Gespenstern und der Wildente Verdeckter. Ja, sogar die von den Franzosen erfundene Technik der Metapher hat er akzeptiert, wobei man aber am deutlichsten sehen kann, um wie viele Stufen er sich über seine Vorbilder erhoben hat. Diese besteht darin, dass irgendein Gleichnis, Bild oder Aperçu in das Zentrum der Handlung und zumeist auch in den Titel gesetzt wird. Das klassische Beispiel hierfür ist Demi-Monde. Dort sagt der Raisonneur plötzlich: Leben Sie Pfirsiche? Also, Sie gehen zu einem Obsthändler und verlangen seine beste Sorte. Er wird Ihnen einen Korb mit wundervollen Früchten bringen, die durch Blätter getrennt sind, damit sie einander nicht durch die Berührung verderben. Sie kosten, sagen wir, 20 Su das Stück. Sie blicken um sich und bemerken bestimmt in der Nähe einen zweiten Korb mit Pfirsichen, die von den anderen kaum zu unterscheiden, bloß enger aneinander gepresst sind. Sie erkundigen sich nach dem Preis. 15 Su. Sie fragen natürlich, warum diese Pfirsiche ebenso schön, ebenso groß, ebenso reif, ebenso appetitreizend weniger kosten als die anderen. Darauf wird Ihnen der Verkäufer einen ganz kleinen schwarzen Fleck zeigen, der Grund des niedrigeren Preises ist. Sehen Sie, mein Lieber, Sie befinden sich hier in dem Korb der Pfirsiche zu 15 Su. Die Frauen, die Sie umgeben, haben alle einen kleinen Fehler in ihrer Vergangenheit, einen kleinen Fleck auf ihren Namen. Sie drängen sich aneinander, damit man es so wenig wie möglich bemerke, und obgleich sie dieselbe Herkunft, dasselbe Exterieur, dieselben Manieren und Vorurteile besitzen wie die große Gesellschaft, befinden sie sich doch nicht mehr darin und bilden das, was man die Halbwelt nennt, die weder Aristokratie noch Bourgeoisie ist, sondern wie eine schwimmende Insel im Ozean von Paris treibt. Ende des Zitates. Nach Dumas'scher Technik müsste Relling etwas sagen. Haben Sie schon einmal eine Wildente beobachtet? Nun denken Sie sich, sie wird angeschossen. Eine Zeit lang wird sie vom blauen Himmel träumen, vom tiefen Teich und vom dichten Schilf, in dem sie sich tummelte. Aber allmählich wird sie die Freiheit vergessen und zufrieden und fett ihren dumpfen Stall in der Dachkammer für die Welt halten. Eh bien, mon cher, wir befinden uns in einem Wildentenstall. Ist der Parallelismus zwischen der französischen und der ibsenschen Technik nur unter sehr beträchtlichen Vorbehalten gültig, so ist die ebenfalls sehr häufig angestellte Vergleichung mit der antiken Dramenführung völlig deplaciert. Denn während die griechische Tragödie bloß zu einem längst bekannten Resultat auf kunstvolle Weise einen neuen Weg entwickelt, wird bei Ibsen dieser Weg selbst erst entschleiert. Dort handelt es sich um die originelle Ableitung einer eingelebten Kultwahrheit, hier um die unantik spannende Auflösung eines Rebus. Beide Formen sind analytisch, aber so verschieden wie geometrische und chemische Analyse, indem dort eine gegebene rationelle Gleichung bloß anschaulich nachkonstruiert, hier ein unartikulierter Tatbestand erst beobachtet und ergründet wird. Dort erfährt man die Motivation, hier die Konstitution. Die Entwicklung ist im Ödipus ein dialektischer, in den Gespenstern ein experimenteller Prozess. Es besteht ein ähnliches Verhältnis wie zwischen hesiodischer und darwinischer Kosmogonie, zwischen der Idee bei Plato, die der zeugende Urgrund, und der Idee bei Kant, die das gesuchte Endziel ist. Um das wahre Vorbild Ibsens zu finden, braucht man weder nach Paris noch nach Athen zu gehen. Es ist die isländische und norwegische Saga seiner Heimat, die Ballade. Mit ihr hat er alle Züge gemeinsam, die für seine innere Grundform entscheidend sind. Das schwüle Drängen auf die Katastrophe, die von Anfang an so gewiss ist, dass, wie man freilich erst später erkennt, das Drama mit ihr anhebt. Den immer wieder, immer drohender auftauchenden Refrain, die schlagende Konzentration, das doppelte Dunkel der Enigmatik und Tragik, die latente Romantik. Wer vermöchte heute noch daran zu zweifeln, dass die Geschichte von Elida und dem fremden Mann, von der kleinen Hilde und dem großen Solness eine Romanze ist, dass die weißen Rosse von Rosmersholm und die Rattenmamsell aus der Polterkammer stammen und dass die Gespenster ein wirkliches Gespensterstück sind? Es sind, was sie nur umso großartiger und unbegreiflicher macht, Nixen im Waschkleid, Nachtmare im Bratenrock, Legenden im elektrischen Licht. Ganz unvergleichlich ist hierbei die Durchdringung von Realität und Symbolität. Wir haben darauf hingewiesen, dass selbst ein so penetranter Naturalist wie Zola ganz wider Willen und gleichsam unter der Hand zu großen Personifikationen gelangte. Doch sind diese bei ihm mechanische Produkte der Summierung, ungeheure Kollektivwesen, daher bloß rationale Wahrzeichen oder bestenfalls kalte Allegorien. Bei Ibsen aber haben sie die volle Irrationalität, Doppelbodigkeit und Unheimlichkeit des Zaubermärchens. Sie werden in einer aufsteigenden Reihe immer geheimnisvoller und dabei merkwürdigerweise konkreter. Man braucht sie bloß zu nennen. Die Lecke Indian Girl in den Stützen, das Puppenheim, das Kammerherrn Alving brennendes Asyl, die verseuchte Badeanstalt im Volksfeind, der Dachboden in der Wildente, Rosmersholm, das Meer in der Meerfrau, der Turm in Baumeister Solnes, lauter fantastische, alltägliche, irreale, greifbare Schreckgebilde. Das Testament der Neuzeit. Wie bei Nietzsche lassen sich auch bei Ibsen ziemlich deutlich drei Perioden unterscheiden. Die erste, 1863 bis 1873, umfasst im Wesentlichen die großen Historien- und Versdichtungen. Die zweite, die bis 1890 reicht, die revolutionären Gesellschaftsdramen. Die letzte, die mystischen Dichtungen. Von 1877 bis 1899 hat Ibsen mit großer Regelmäßigkeit alle zwei Jahre ein neues Stück erscheinen lassen, das immer in irgendeiner Weise die Fortsetzung eines vorhergehenden war. Aber alle haben im Grunde dasselbe Thema, das er in einem Brief an Brandes in die Worte zusammengefasst hat. Überhaupt gibt es Zeiten, wo die ganze Weltgeschichte mir wie ein einziger großer Schiffbruch erscheint. Es gilt, sein Selbst zu retten. Der Ton, der durch alle späteren Werke weiterklingt, ist schon in seinem ersten Drama Catalina angeschlagen, dessen Held als der Typus des nihilistischen Gesellschaftsfeinds gilt, eigentlich aber, zumindest in der Auffassung Ibsens, ein revolutionärer Neuschöpfer sein wollte. In Ibsen, dem grübelnden Kämpfer aus Nordland, ist wieder einmal der protestantische Geist des Protestes Fleisch geworden, der Geist Luthers und Huttens, Miltons und Carlyles und der Geist der kantischen Höhenmoral, wie sie in Brandt und Rosmer lebt. Ich empfinde die Gabe des Leids, sagt Jadgeir, und da ward ich Skalde. Es mag andere geben, die den Glauben oder die Freude brauchen oder den Zweifel. Aber dann muss der Zweifler stark und gesund sein. Dieser unbändige, lebensstarke Zweifel, der furchtlos mit allem ringt, auch mit sich selbst, war Ibsens Kraftborn. Aus ihm schöpfte er seine dunklen Lieder, die die Welt erleuchteten. Die bösen Geister aber, gegen die er auszog, waren die Ideale, auf denen sich das satte Zeitalter zur Ruhe gesetzt hatte. Mit unermüdlichem Hohn wies er auf ihre Fadenscheinigkeit, ihre Leere, ihre Verlogenheit und auf die Notwendigkeit neuer Sternbilder. Aber mit diesen neuen Idealen ist er nie recht zustande gekommen. Daher konnte auch Hermann Türk in seinem gar nicht schlechten Buch »Der geniale Mensch« ihn als Typus des Anarchisten und Misosophen hinstellen. Freilich, ohne zu bedenken, dass gerade sein ungeheures moralisches Verantwortungsgefühl ihm das Verneinen näher legte als das Aufbauen. Dr. Almers, der Held von Klein Eyjolf, arbeitet an einem Buch über die menschliche Verantwortung, das nie fertig wird. An diesem Buch hat auch Ibsen sein Leben lang geschrieben, aber es ist nie komplett erschienen. Seine letzten Geheimnisse hat dieser große Zauberer ins Grab genommen. Aus Scham, wie der Skalde Jadgeir, aus Stolz, wie Ulrich Brendel, der von sich sagt, »Meine bedeutsamsten Werke, die kennt weder Mann noch Weib, kein Mensch außer mir, weil sie nicht geschrieben sind. Und warum sollte ich auch meine eigenen Ideale profanieren, wenn ich sie in Reinheit und für mich allein genießen konnte?« Vielleicht auch ein bisschen aus Schadenfreude. Vor allem aber, weil er ein großer Dichter war. denn die tiefsten Dichtungen sind nur mit dem Herzen aufgezeichnet und haben eine Scheu davor, zu Buchstaben zu gefrieren. Seine letzte geoffenbarte Weisheit verkündet der Held seiner letzten Dichtung. Wenn wir Toten erwachen, dann sehen wir, dass wir nicht gelebt haben. Dieses Werk nannte er selbst einen Epilog. Und es erschien, wiederum ein Vorgang von hoher Symbolik, genau am Schluss des Jahrhunderts, in den letzten Dezembertagen des Jahres 1899. Eine Art Epilog enthält aber auch schon die Schlussszene seines vorletzten Dramas. Seltsam gemahnt Borgmanns Tod an das Ende Tolstois. In beiden erwacht, kurz vor ihrem Verlöschen, ein geheimnisvoller Wandertrieb. Sie verlassen das schützende Dach ihres Hauses und irren hinaus in die unwirtliche Ferne. Es ist eine Art Flucht aus der Realität. Und jetzt kommt ein langes Zitat aus Johann Gabriel Borgmann. Zuerst Regieanweisung. Die Landschaft mit Abhängen und Höhenzügen verändert sich fortwährend langsam und nimmt einen immer wilderen Charakter an. Ella Rentheims Stimme. Aber warum brauchen wir denn so hoch zu steigen? Borgmanns Stimme. Wir müssen den gewundenen Pfad hinauf. Sie sind bei einer hochgelegenen Lichtung im Walde angelangt. Ella. Auf der Bank, da saßen wir oft zuvor. Borgmann. Es war ein Traumland, in das wir damals hinausblickten. Ella. Das Traumland unseres Lebens war es. Und jetzt ist das Land mit Schnee bedeckt. Und der alte Baum ist abgestorben. Borgmann. Siehst du den Rauch, der von den großen Dampfschiffen aufsteigt, draußen auf dem Wasser? Ella, nein. Borgmann, ich sehe ihn. Sie kommen und sie gehen. Sie knüpfen Bündnisse über die ganze Erde. Und dort unten am Fluss? Hörst du? Die Fabriken sind im Gang. Meine Fabriken. Die Räder wirbeln und die Walzen blitzen. Immer im Kreis, immer im Kreis. Siehst du die Bergketten dort, in der Ferne, die eine hinter der anderen? Sie erheben sich, sie türmen sich. Dort ist mein tiefes, endloses, unerschöpfliches Reich. Ella. Ach, John, es haucht einen aber so eisig an von dem Reiche her. Borgmann. Der Hauch wirkt auf mich wie Lebensluft. Der Hauch weht mir entgegen wie ein Gruß von untertänigen Geistern. Ich liebe euch, ihr Leben heischenden Werte, mit all eurem glänzenden Gefolge von Macht und Herrlichkeit. Ich liebe, liebe, liebe euch, schreit auf und greift sich an die Brust. Ah! Ella, was war das, John? Borgmann, es war eine Eishand, die mich ums Herz packte. Nein, keine Eishand, eine Erzhand war es. Frau Borgmann kommt zwischen den Bäumen zum Vorschein. Schläft er? Ella, einen tiefen und langen Schlaf, glaube ich. Frau Borgmann, Ella, gedämpft, geschah es freiwillig? Ella, nein. Frau Borgmann, also nicht durch eigene Hand? Ella, nein, es war eine eisige Erzhand, die ihn ums Herz packte. Es war die Kälte, die ihn tötete. Frau Borgmann, die Kälte, die hatte ihn schon längst getötet. Ella, ja, und uns zwei in Schatten verwandelt. Frau Borgmann, da hast du recht. Und so können wir zwei einander die Hände reichen, Ella. Wir Zwillingsschwestern, über ihn hinüber, den wir beide geliebt haben. Ella, wir zwei Schatten, über ihn, den Toten. Frau Borgmann, die hinter der Bank, und Ella, die davor steht, reichen einander die Hände. Dieses Finale, das gekürzt wiedergegeben wurde, um den Leitgedanken stärker hervortreten zu lassen, bildet das vollkommene Gegenstück zum Schluss des Faust. Dieser klingt in den höchsten Optimismus aus, in dieselbe beglückende Vision menschlicher Tatkraft und Arbeit, die Ella Rentheim erschaudernd macht. Denn was einst Traumland war, ist nun mit Schnee bedeckt. Und der Lebensbaum der Menschheit ist abgestorben. Immer im Kreis drehen sich die Räder und Walzen, immer im Kreis, zum sinnlosen Selbstzweck geworden. Borgmann liebt diese Werte einer scheinbaren Macht, für ihn sind sie Lebensluft. Aber was er für Leben hält, ist der Tod. Die Eishand der Herzenskälte packt ihn, die Erzhand der Materie. Und zurück bleiben Schatten über einem Toten. Borgmann hat in der Tat dort fortgesetzt, wo Faust aufgehört hat. Den ganzen Planeten wollte er der menschlichen Kraft unterwerfen, der Erde ihre Schätze entreißen, das Meer, die Berge, den Himmel zur Brücke, die Nacht zum Tage, alles Land zum Fruchtgarten machen. Und das Ende war die bittere Weisheit des Herzogs in Maß für Maß: Du bist der Narr des Todes nur. Wir sagten im ersten Buche, der Faust sei ein Kompendium der Neuzeit. John Gabriel Borgmann ist deren Testament. In diesem Zusammenhang erschließt sich uns die eigentlichste Bedeutung Ibsens. Er war, nächst Shakespeare, der größte Historiendichter des neueren Europa. Ganz wie dieser wird er erst zur vollen Wirkung gelangen, wenn die Kleider seiner Gestalten Kostüm geworden sind. Ihn modernisieren zu wollen, ist eine ebenso kunstfremde Spielerei wie der Hamlet im Frack. Oswald und Hjalmar können nur in Samtjoppe und flatternder Lavalier-Krawatte, Bernig und Borgmann nur in altmodischem Gehrock und weißer Atlasbinde glaubhaft wirken, wie Nora nur in Kühl- und Ponyfrisur und Hedda in Prinzesskleid und Chignon. Wenn diese Tracht dem Publikum einmal so fern sein wird, wie die Adrienne der Lady Milford und der Haarbeutel Franz Moors, wird es erkennen, dass es sich um Ewigkeitsdichtungen handelt, obgleich oder vielmehr weil sie vom Dichter ebenso als tendenziöse Zeitdichtungen konzipiert wurden wie die Räuber und Kabale. Waren denn Shakespeares Königsdramen, Kleists Hermannsschlacht und Prinz von Homburg nicht ebenfalls tendenziös, ja geradezu parteipolitische Reißer? Wir bemerken das nur heute nicht mehr. Denn die Ideen, die damals die Hauptsache waren, sind verweht. Die Menschen, die bloß ihre Träger waren, sind geblieben. Es wäre aber gleichwohl sehr töricht, wenn man bedauern wollte, dass diese Dichter nicht sogleich bloß gestaltet haben, denn gerade diese vergänglichen Ideen waren es, die dem Werk den unvergänglichen Elan, die Kraft zur Gestalt, das Stichwort zur Leidenschaft verliehen. Wir empfinden vorläufig bei Ibsen nur, dass seine Probleme nicht die Probleme unserer Zeit sind, aber eines Tages wird man an ihm gerade am meisten bewundern, wie erschütternd plastisch er die Probleme seiner Zeit gestaltet hat. Und hier befindet sich auch der Schlüssel für die sonderbare Kurve der öffentlichen Anerkennung, die, wie im vorigen Kapitel dargelegt wurde, bei fast allen großen Dramatikern zu beobachten ist. Zunächst wirken sie als schreckenerregende Revolution, lebensgefährliches Attentat auf alles Bisherige und werden daher aufs Erbitterste bekämpft. Dann erkennt man in ihnen die geistigen Befreier und feiert sie überschwänglich wie Messiasse. Hierauf wendet man sich in dem Maße, als das von ihnen verfochtene neue Weltbild sich eingelebt hat, von ihnen als großen Überflüssigkeiten, Megaphonen ausgelaugter Binsenwahrheiten ab. Und schließlich gelangt man zu der einzig angemessenen Würdigung, der rein menschlichen und künstlerischen. Man erkennt ihren wahren Wert darin, dass sie die stärksten, schärfsten und reinsten Spiegel ihrer Zeit waren, eine Art Riesenteleskope, durch die man in die Vergangenheit blicken kann. Und man erkennt, dass sie die größten Menschen ihrer Zeit waren. Auch die Dichter sind nichts Vollkommenes, nur flackernde, suchende Irrlichter, Zwittergeburten aus Wunsch und Irrtum. Aber dass sie allein unter allen, wahr, dass sie ganz waren, kann nie vergessen werden. Es bleibt und wird hinüberspringen von einer Milchstraße zur anderen. Die literarische Revolution. Von Ibsens Dramen der ersten Periode fanden zunächst nur die Kronprätendenten den Weg auf die deutsche Bühne, indem man sie offenbar mit jenen staubigen Ritterstücken verwechselte, die damals sehr beliebt waren. Sie kamen bei den Meiningern und im Burgtheater zur Aufführung. Die elende Übersetzung begann bereits beim Titel. Ein so moderner Begriff wie Prätendenten wirkt vollkommen irreführend. Wir haben bereits erwähnt, dass der Name des Stücks unübersetzbar ist. Er heißt wörtlich Königsmaterie oder Holz, aus dem die Könige geschnitzt werden. Am ehesten könnte man es vielleicht der Königsgedanke nennen, denn um diesen geht die ganze innere Handlung. Die Stützen wurden 1878, bereits ein Jahr nach ihrem Erscheinen, in Berlin an drei Bühnen gleichzeitig aufgeführt, da skandinavische Literaturprodukte damals in Deutschland noch nicht geschützt waren, wiederum in einer miserablen Reklamübersetzung. Auch das Puppenheim erschien schon ein Jahr nach der norwegischen Ausgabe 1880 bei Reklam und auf mehreren großen deutschen Bühnen, in Wien bei Laube, in Berlin mit Hedwig Niemann-Rabe. Beide Male wurde der Titel in Nora verwässert und der Dichter zu einer Fälschung des Schlusses überredet. Nora bleibt der Kinder wegen. Was, wenn man sich überhaupt auf eine Diskussion einlassen will, schon als bloße Motivierung das ganze Stück umwirft, denn sie geht ja eben der Kinder wegen, weil sie erkennt, dass sie moralisch noch nicht Mutter ist. Hier zeigte sich wieder einmal ganz deutlich, dass Laube in der Beurteilung schauspielerischer Talente von genialem Flair für dramatische Dichtkunst nur den stumpfen Blick des Theaterzimmermanns aufzubringen vermochte. Die gefeierte Francillon hatte erklärt, auf diesem Schluss bestehen zu müssen, weil sie ihre Kinder nie verlassen würde. Sehr interessant, aber mehr eine private Angelegenheit. Auch hatte sie bei den französischen Lebedamen derartige Inkongruenzen mit ihrer eigenen Biografie nie als Hemmungen empfunden. Über die Gespenster sagt Paul Heise, solche Bücher schreibt man nicht, was von ihm aus ganz richtig war. Diese, 1881 erschienen, wurden erst 1886 zum ersten Mal deutsch gespielt. Von den Meiningern, die sie im Januar 1887 auch in Berlin vorführten, aber nur in einer einzigen Matinee, da die Zensur mehr Aufführungen nicht gestattete. Auch die Wildente durfte im Herbst 1888 bloß einmal an einem Vormittag gespielt werden. Der Frau vom Meere hingegen öffnete sich im März 1889 das Königliche Hoftheater, allerdings nur zu einer richtigen Hoftheateraufführung, in der bloß Emanuel Reicher als Wangel und Paula Konrad als Hilde ernst zu nehmen waren. Dasselbe Jahr aber brachte den Durchbruch mit der Eröffnung der freien Bühne. Die Natur, die sich immer nur vorübergehend ihre Rechte schmälern lässt, trat wieder in ihre Herrschaft ein. Ein wilder Heißhunger nach Realität brach hervor und wurde die Signatur der Zeit. Und wiederum, wie schon so oft, glaubte die junge Generation, sie hätte die Natur zum ersten Mal entdeckt. Die ganze Bewegung ist infolge ihrer elementaren Heftigkeit sehr überschätzt worden. Sie war im Grunde nur ein Gegenstoß, der seine lebendige Energie weniger aus sich selbst als aus der Gewalt des Zusammenpralls zog. Aber sie hat sehr reinigend gewirkt. Den Anfang machte Michael Georg Konrad in München mit der Begründung der Zeitschrift »Die Gesellschaft«. Wir wollen, hieß es im Geleitwort, die von der spekulativen Rücksichtnehmerei auf den schöngeistigen Dusel, auf die gefühlvollen Lieblingstheorien und moralischen Vorurteile der sogenannten Familie arg gefährdete Mannhaftigkeit im Erkennen, Dichten und Kritisieren wieder zu Ehren bringen. Fehde dem Verlegenheitsidealismus des Philistertums, der Moralitätsnotlüge der alten Parteien- und Cliquenwirtschaft. Bald darauf konstituierte sich in Berlin der Verein Durch, dem unter anderem Arno Holz, die Brüder Hart, Bruno Wille, Wilhelm Bölsche angehörten. Sein Leitsatz lautete: Unser höchstes Kunstideal ist nicht mehr die Antike, sondern die Moderne. In diesem Sinne verfiel der Klassizismus einer betonten Geringschätzung, die sich besonders gegen Schiller richtete. In Otto Ernsts Lustspiel »Jugend von heute« nennt ihn ein Vertreter der Moderne einen Blechkopf und Gottfried Keller geriet einmal im Bierhaus durch einen fremden jungen Mann, der sich am Nebentisch ähnlich äußerte, in solche Rage, dass er ihm eine Ohrfeige versetzte. Otto Julius Bierbaum hat in seinem Roman »Stilpe« den Frontwechsel der damaligen Jugend recht anschaulich geschildert. Vier Gymnasiasten gründen einen Verein, der im doppelten Sinne Lenz heißt, zur Bezeichnung des geistigen Frühlings und des literarischen Hauptheiligen. In diesem Debattierclub wird Herr Schillinger, der Dichter des P.P. Wallenstein, vernichtet und über Themen folgender Art gehandelt: die Wahrheit als einziges Prinzip der Kunst, inwiefern Naturalismus und Sozialismus Parallelerscheinungen sind, Emile Zola und Henrik Ibsen, die Tragesäulen der neuen Literatur, worin liegt die Gemeingefährlichkeit des sogenannten Idealismus, gewisse Namen durften bei hohen Strafen bis zu 20 Pfennigen unter ihnen nicht genannt werden, so Paul Heise und Julius Wolf. Das lyrische Signal hatte Hermann Conradi gegeben, der 1890, erst 28-jährig, an den Folgen eines Selbstmordversuches starb. In seinen Liedern eines Sünders heißt es: die Zeit ist tot, da große Helden schufen. Die Zeit ist tot, die Zeit der großen Seelen. Wir sind ein ärmlich Volk nur von Pygmäen. Was wir vollbringen, tun wir nach Schablonen und unsere Herzen schreien nach Gold und Dirnen. Wir knien alle vor den Götzen nieder und singen unserer Freiheit Sterbelieder. 1889 erschien Papa Hamlet, eine streng naturalistische psychopathologische Skizze von Bjarne P. Holmsen, hinter welchem, bezeichnenderweise norwegischen Pseudonym, sich Arno Holz und Johannes Schlaf verbargen. In der Widmung von Vor Sonnenaufgang, die in den späteren Auflagen entfernt wurde, spricht Gerhard Hauptmann in freudiger Anerkennung von der durch das Buch empfangenen entscheidenden Anregung. 1890 folgte die Familie Selicke, ein Zustandsdrama im rigorosesten Berliner Jargon. Es ist Christabend wie im Friedensfest, das häusliche Bild ebenso unerquicklich, der Vater, trinkender Buchhalter in ärmlichen Verhältnissen und unglücklicher Ehe, nähert sich, wie in Vor Sonnenaufgang, erotisch der Tochter, die, Märtyrerin, bis in die Nacht hinein näht und opfermutig auf den Candidatus Theologiae, den sie liebt, verzichtet. Das jüngere Töchterchen, krank im Bette, stirbt. 1891 kam es zwischen Holz und Schlaf zum Bruch, weil zwei Doktrinäre sich nie vertragen können, auch wenn sie derselben Meinung sind. Und der 1892 erschienene Meister Oelze war von Schlaf alleine gezeichnet. Au fond ein Kolportagestück, in dessen Mittelpunkt ein Giftmord wegen drohender Testamentsänderung steht, daneben eine Schwindsuchts- und Dialektstudie, als Ganzes von quälendster Trivialität. Gleichwohl wirkten diese Werke in ihrer bis zur Rohheit, herben Unsentimentalität und bis zur Pedanterie gewissenhaften Beobachtungstreue wie eine Befreiung. Lieber Herbert, vielen herzlichen Dank fürs Lesen. Hast du zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Also, ich kann leider nicht behaupten, dass ich dieses Buch schon vor Jahrzehnten gelesen hätte. Ich habe eher gelesen Den Untergang des Abendlands, aber sicher auch verschiedene andere Kulturgeschichten. Ich habe zum Beispiel durchaus in Toynbee auch hineingeschaut und in alles Mögliche, was in irgendeiner Weise kulturgeschichtliche oder sagen wir eine essayistische Geschichtsschreibung oder eine Geschichtsschreibung, die nicht nur Geschichte, sondern eben das Gesamte hat. Ich habe auch jetzt zum Beispiel gerade gekauft Der taumelnde Kontinent, das ja auch wieder irgend so etwas ist. Aber der Friedell, ich muss sagen, den Friedell, dieses ganz tolle, dicke Buch, 1500 Seiten, habe ich mir jetzt erst anlässlich unseres Gespräches gekauft, das wir vor einigen Monaten hatten, wo du mir erzählt hast, dass du eben dieses große Unternehmen seit 5 Jahren im Gange hast, der kompletten Lesung. Und ja, und da habe ich halt jetzt dann von dir dieses eine Stück zugewiesen bekommen. Das heißt, das war die erste Begegnung mit Friedells Text. Ja. Zugewiesen ist nicht ganz korrekt. Du hast einige Stellen zur Auswahl bekommen. Hast dir diese Passage über Ibsen gewünscht? Was interessiert dich an der besonders? Ja, richtig. Es gab natürlich etwas Auswahl. Ich habe dann gar nicht so viel nachgedacht. Also es war ja die Auswahl jetzt nicht innerhalb des gesamten Buches, sondern schon an einer bestimmten Stelle, in der sich eben jetzt dieses Leseprojekt gerade befindet. Und da dachte ich mir, Ibsen wäre schon sehr gut, weil ich weiß nicht viel über Ibsen und der Ibsen ist aber sicher interessant. Ich habe auch vor einiger Zeit die Bekanntschaft und Freundschaft eines Theaterregisseurs gemacht, der leitet ein Theater in Landshut in Bayern, der Sven Grunert, und der hat vor einiger Zeit auch John Gabriel Borgmann auf die Bühne gebracht. Und das habe ich dann auf DVD gesehen. Und außerdem hat er auch so einen kleinen Film gemacht, auf der Suche nach John Gabriel Borgmann, der hat mir gut gefallen. Also ich habe mich mit dem Borgmann beschäftigt und ein bisschen mit Ibsen, aber viel habe ich nicht gewusst von Ibsen, außer halt von der Schule, Jahrzehnte her und so. Und dachte, jetzt würde ich mehr erfahren. Bin aber etwas enttäuscht. Ich bin ehrlich gesagt von dieser Stelle, die ich jetzt gelesen habe, nicht so angetan. Es hängt mit zwei Dingen zusammen. Erstens mal ist der Friedel also offensichtlich ein totaler Ibsen-Fan. Und so großartig, wie er da den Ibsen, er stellt ihn ja praktisch Shakespeare gleich, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er wirklich ist. Also vielleicht, aber ich kann mir es nicht so richtig vorstellen. Das nehme ich ihm nicht ab, da kann ich nicht mit. Und das Zweite ist, dass man eigentlich über den Ibsen selber nichts erfährt. Also das Ganze, was ich jetzt gelesen habe, ist so eine Art Bühnenkritik oder eine Art Synopsis seines Schaffens, ziemlich bombastisch eigentlich, positiv übertrieben, finde ich. Obwohl natürlich sicher auch sehr, sehr viel Wahres dran ist. Ich weiß es ja nicht. Er kennt den Ibsen auf jeden Fall besser als ich. Aber es gibt da so Stellen in der Kulturgeschichte der Neuzeit, also zum Beispiel, wo er über Goethe und Schiller schreibt, da kommt der Goethe und auch der Schiller und die Ähnlichkeiten und die Verschiedenheiten kommen ganz plastisch heraus. Und hier kommt der Ibsen überhaupt nicht plastisch heraus. Ich will aber jetzt nicht darauf herumreiten. Das ganze riesige Buch Kulturgeschichte der Neuzeit ist absolut fantastisch und bei 1500 Seiten wird es wohl geben dürfen 100 oder 200 Seiten, die vielleicht nicht so gut sind wie die anderen. Aber es sind unglaubliche Highlights auch drinnen und ich habe noch nicht das Ganze gelesen. Ich habe insgesamt so ein Drittel gelesen, da und dort an verschiedenen Stellen und das ist einfach absolut, absolut faszinierend. Und vielleicht kann ich ganz kurz ein oder zwei Dinge herausstreichen, die mir besonders gut gefallen haben. Also ganz am Anfang schon sehr interessant ist ja die Einleitung, dieses große, große Vorwort. Und da sagt er auf Seite 14 schon, die geistige Geschichte der Menschheit besteht in einer fortwährenden Uminterpretierung der Vergangenheit. Und das glaube ich halt auch hundertprozentig. Also Geschichte wird ständig neu geschrieben. Und das ist vielleicht auch der Konflikt, den er hatte mit den professionellen Historikern, weil die professionellen Historiker, die sehen sich eben wahrscheinlich doch mehr so als Wissenschaftler, die der Wahrheit immer mehr und mehr näher kommen. Das will der Friedel gar nicht. Der Friedel will unwissenschaftlich sein, das ist ganz klar. Und er gibt einfach eine Interpretation. Und es beginnt schon dabei, dass er die Neuzeit nicht beginnen lässt mit Kolumbus oder Gutenberg oder so, sondern mit der Schwarzen Pest, 1348. Das ist also genial. Er erklärt, warum, und man kann seiner Meinung sein oder nicht, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und dann, was natürlich für uns interessant ist, und da sage ich ja gar nichts Neues, ist, dass er meint, diese ganze große Periode der Neuzeit endet mit dem Ersten Weltkrieg. Also für ihn der Weltkrieg, weil er hat das ja vor dem Zweiten Weltkrieg geschrieben. Und da sagt er dann auch auf Seite 236, zum ersten Mal seit fast einem halben Jahrtausend beginnt die Welt dem Menschen wieder zu missfallen. Und das finde ich halt einen Satz, den ich wunderbar finde. Ich glaube, wir sind jetzt in so einer Zwischenzeit, also die neue Zeit hat noch nicht begonnen, wir sind seit 100 Jahren in so einer Art Umbruchszeit und in dieser ganzen Zeit gefällt uns die Welt nicht. Aufgrund der Realität, oder der Kriege vielleicht, allen möglichen Dingen, die da passiert sind, aber vielleicht auch aufgrund unserer Betrachtungsweise, weil Missfallen ist ja auch eine Attitüde. Ne? Aber denkst du, dass die Zufriedenheit in anderen Epochen größer war? Ich weiß es nicht, aber wenn er da so schreibt, wenn Friedel schreibt, so über das 18. Jahrhundert zum Beispiel, und wenn ich mich so ins 18. Jahrhundert hineinversetze mit meiner Fantasie und meinem Wissen, halt natürlich auch etwas also bescheidenen Wissen, glaube ich schon, dass da eine eine Zufriedenheit oft war, lange war. Aber das ist natürlich... Vielleicht lag die zum Teil daran, dass damals Autoritäten, auch religiöse Autoritäten, aber auch weltliche Autoritäten, viel weniger in Frage gestellt werden durften. Kann sein. Aber wenn ich zum Beispiel das 19. Jahrhundert nehme, zum Beispiel diese Zeit der Technikbegeisterung, ja, da war also wirklich eine Zufriedenheit mit dem Fortschritt lange Zeit da. Auch wieder nicht bei allen. Also das sind jetzt so unglaubliche Generalisierungen natürlich. Ich denke, die Arbeiter der Fabriken haben das damals anders empfunden. Die haben es anders empfunden, ja. Auch die Luddites zum Beispiel, die Luditen in England oder die Saboteure, die mit ihren Sabots, mit ihren Holzpantoffeln und richtig, ja. Das ist jetzt ein eigenes Thema, das also über den Friedel wieder weit hinausgeht. Und ich glaube, Friedel ist einfach auch eine wunderbare Möglichkeit, ein Gespräch anzustoßen. Also man könnte sagen, so blättern wir das Buch auf, hier ist Seite 547, schauen wir mal, was da steht. Ja, und da steht zum Beispiel Ivan der Schreckliche und so, ja gut. Und dann könnte man über die russische Leibeigenschaft und über den Kommunismus und über bis zu Putin können wir ein Gespräch führen. Ja. Aber ich lasse mich jetzt nicht drauf ein. Für mich ist das heutige Thema der Egon Friedel. Das akzeptiere ich gerne. Ja, und noch was zu dem Text möchte ich sagen. Das war jetzt nicht nur mein Text, sondern glaube ich überhaupt, er ist natürlich schwer zu lesen, weil er sehr viel zitiert. Er hat sehr viele Anführungszeichen, er hat sehr viele Klammern und so Sachen, die schwer, also man muss schon ein sehr geschulter Sprecher sein oder man nimmt vielleicht noch ein paar Wörter dazu, so wie jetzt kommt ein Zitat oder Zitatende. Das habe ich ja kaum gemacht jetzt bei meiner Lesung. Man kann nicht alles sofort verstehen. Er ist schwierig und mich würde sehr interessieren, ob es gäbe eine annotierte Ausgabe und ob es gäbe ein Stichwortverzeichnis. Oder es ist ja natürlich so, man kann jetzt mit der Computertechnik die einzelnen Seiten oder das ganze Buch durchforsten und durchsuchen. Eigentlich muss man das Buch lesen mit aufgeschlagenem Notebook-Computer unter Wikipedia, anders geht es eigentlich gar nicht. Ne? Und vielleicht, also du machst jetzt das Hörprojekt und was es vielleicht noch nicht gibt und aber dann vielleicht mal geben wird, wäre so ein Hypertext-Projekt, wo der gesamte Kulturgeschichte der Neuzeit im Internet wäre mit einer sofortigen Vernetzung der wichtigsten Sachen. Ich meine, es ist schon so, zum Beispiel, was ich jetzt gelesen habe, also einen Teil davon habe ich überhaupt nicht verstanden. Das ist einfach, das ist so, das geht gar nicht anders. Und mir gefällt natürlich auch, dass ich vieles nicht verstehe. Also das, es ist geschrieben, weiß nicht genau, 1925 und in den 20er Jahren, also es ist 90 Jahre her. Ein gebildeter Mensch vor 90 Jahren hat andere Dinge gewusst, als was ein gebildeter Mensch heute weiß. Und da ist halt auch einiges verloren gegangen natürlich. Nicht? Und anderes natürlich... Ja, er hat diese Sicht aus den 20er Jahren. Also der Erste Weltkrieg ist zu Ende und jetzt sieht er auf das Ganze zurück. Und wir sehen das Ganze praktisch aus der Zeit nach dem 11. September, würde ich sagen. Das ist unsere Perspektive jetzt. Also da war noch sehr viel dazwischen. Und das ist auch sehr interessant. Und was noch sehr interessant ist, vielleicht zum Abschluss, so, das sind so meine ersten Eindrücke dieses Buches eigentlich, dass er sehr stark die Muße favorisiert, das Nichtstun, das Schreiben, das Philosophieren. Eins ist ganz klar bei diesem Ibsen-Text, es ist nicht nur der Ibsen, sondern für ihn ist so ein Schriftsteller eigentlich das Größte. Vielleicht ein Dramatiker ist vielleicht für ihn das Größte, aber ich glaube sogar allgemein ein Schriftsteller, er sagt ja in einem Moment, was ich ja gelesen habe, sagt er, er ist das Teleskop oder irgend sowas. Also man könnte Schriftsteller gar nicht höher loben, als er den Ibsen lobt. Und ich glaube, damit meint er eigentlich alle Schriftsteller und er meint natürlich auch sich. Und ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das gefällt mir auch. Ja. Kritische Werksausgabe, die du angesprochen hast, gibt es keine. Wäre natürlich sehr interessant, selbstverständlich. Vor allem, weil Friedell zwar einerseits, wie du richtig sagst, innerhalb des Textes gerne Zitate bringt, aber selbst bei denen oft nicht ganz eindeutig belegt, von wem sie eigentlich stammen und aus welchem Zusammenhang. Fußnoten, es gibt ein Stichwortverzeichnis, ja, von ihm selber. Es gibt kein Zitatverzeichnis. Soweit ich informiert bin, hat er, was damals sicher noch nicht diesen Stellenwert hatte, den es heute jetzt hat, die korrekte Zitierung, aber meines Wissens ist seine gesamte Dissertation ohne Zitate, ohne ausgewiesene Zitate ausgekommen. Ja. Das wäre, glaube ich, heute bei einem Philosophen oder auch in fast allen anderen Fächern undenkbar. Die Lesbarkeit bezogen auf eben diese Zitate, da gebe ich dir völlig recht, das ist ungemein schwierig, weil er das ja nicht in den Text einbindet, sondern sich an einen Leser mit Buch in der Hand wendet. Auf der anderen Seite ist sein Text sogar sehr gut lesbar. Er hat einen Sprechduktus. Die etwa gleich langen Sätze eines Thomas Mann wären für einen nicht professionellen Leser oder Leserin, behaupte ich mal, laut, also im Sinne eines Vortrages, kaum vorzulesen. Bei Friedell geht es. Das ist eins der erstaunlichen Ergebnisse dieses Experiments der Sendereihe. Ja, ich denke mir, dass man, wenn man den Text vielleicht gleichzeitig von zwei Leuten lesen lassen würde, dass das unter Umständen auch was bringen würde. Aber so wie du das machst und wie das jetzt passiert ist, ist das schon perfekt in sich. Und ich nehme an, dass du also dann in diesem Jahr 2014, das jetzt auf uns zukommt, dass also genau 100 Jahre nach 1914 ist der Ausbruch des Ersten Weltkriegs, dass du da zum Ende kommst. So wird es sein, im Frühjahr, im kommenden. Ja, naja, ist auch nicht schlecht. Ich habe jetzt gerade aufgeschlagen, dieses Stichwortverzeichnis ist ja am Anfang und das ist sehr gut, das gefällt mir ja sehr. Das ist so eine Art Stichwort Ideenverzeichnis. Ja. Und da kann man eigentlich sehr schön stöbern und dann kann man eben auf diese Seiten gehen. Das sind diese kleinen Absatzüberschriften, auf die er sich da bezieht. Das sind die Absatzüberschriften, die dann an der Seite sind. Ja. Und es gibt hinten noch ein Personenregister. Und eine Zeittafel. Eine Zeittafel, ja. Genau. Ja. Na, es ist tadellos gemacht. Also es ist ein super Ding, dieses Buch. Und ich werde es mir ein zweites Mal kaufen. Ich lebe ja zum Teil in Kalifornien und da muss ich das auch haben. Ich werde aber versuchen, es vielleicht in zwei Bänden zu kriegen, denn dann lässt sich's im Bett leichter. Wäre E-Book eine Option? Naja, ich mag das nicht so sehr. Die E-Books und auch die Navis, das mag ich alles nicht so, weil ich da nicht die Übersicht habe. Also es ist... Ich bin immer so auf den kleinen Ausschnitt angewiesen. Aber bei einem Buch siehst du ja auch immer nur eine Seite oder zwei. Ja, aber ich kann rucki-zucki sofort auf eine andere Seite gehen und ich spüre das auch, wo ich bin und so weiter. Ich kann sehr gut im Buch nicht linear lesen. Also ich mag eigentlich grundsätzlich, selbst bei Romanen, nicht so sehr das lineare Lesen. Und mit dem E-Book, ich hab bisher nur ein einziges Buch mit einem Kindle gelesen, von Anfang bis zum Schluss, das war der Anton Reiser von Karl Friedrich Moritz, ich weiß jetzt nicht, wie er genau heißt. Und das war natürlich nicht so schlecht, das ginge, aber den Friedell würde ich nicht so lesen wollen. Da möchte ich immer wieder springen, hin und her springen. Und das. Ohne jetzt das E-Book verteidigen zu wollen, ich bin auch ein haptischer Mensch und habe das Papier gerne in der Hand, aber genau das geht natürlich im E-Book ganz wunderbar. Ja, ich weiß, dass es geht, aber ich glaube, es geht nicht so gut wie beim Buch. Also es ist auch wieder ein eigenes Thema, das jetzt mit Friedell nichts zu tun hat, obwohl es wahnsinnig interessant wäre, wenn man ihn noch einmal zum Leben erwecken könnte, was er sagen würde über die Zeit. Er würde wahrscheinlich jetzt die Fortsetzung seines Buches schreiben bis zum 11. September. Und dann hat er noch diesen Abstand von 10 Jahren, über das er nichts mehr schreibt. Das hat er auch bei dem, also er ist ja auch vor 1914, da wird er dann schon zum Teil, sagt er kann jetzt gar nichts mehr sagen und so. Er redet dann, wenn ich das so sehe, Peter Altenberg und so weiter, jetzt dann beginnt er ja über Leute zu reden, die er auch kennt und vielleicht seine Freunde waren und so weiter. Also ich finde, da ist dann schon eine andere Perspektive und vielleicht ist es da gut, wenn man darüber schweigt, in so einem Buch, das mit der Pest anfängt. Ja? Weil es geht ja sehr stark um Perspektive. Er versucht ja in diesem Buch eine gültige Sicht auf das Ganze. Und dazu braucht man etwas Entfernung. Und diese Entfernung ist halt nicht gegeben. Also ich meine, wer kann jetzt schon über den jetzt mehrfach von mir erwähnten 11. September wirklich schon was sagen? Ne? Das ist ja viel zu früh noch. Zu deinem Zweifel, ob Ibsen diese Bedeutung hat, es gibt ein Stück von ihm, dem ich tatsächlich, ich jetzt persönlich, Shakespeare'sche Dimensionen zugestehen würde, das ist der Peer Gynt. Ja. Und also auf jeden Fall würde ich gerne ihn jetzt einmal am Theater sehen. Ich meine, auch diese DVD von Jon Gabriel Borgmann, Inszenierung, das ist ja nichts. Das ist auf meinem kleinen Fernsehapparat gewesen. Und ich muss ihn im Theater mal sehen. Und es wird ja wohl nicht so schwer sein. Er wird ja gespielt. Und Peer Gynt würde mich sehr interessieren, ja, zum Beispiel. Insofern liegt er in der Beurteilung nicht ganz falsch, weil er wird eben noch gespielt, ja, nach wie vor. Ja. Und das ist ein Punkt, wo ich ihm sehr dankbar bin, dass er eben herausstreicht, dass dieser Autor in seiner Zeit anstoßerregend war. Ja, und ich muss schon sagen, da hast du recht, dass er ihn so herausstreicht und ihm so viele Seiten widmet, ist eine Einschätzung, die mit der heutigen Rezeption durchaus passt, ja. Interessant finde ich auch den Hinweis, dass die Bekanntheit Ibsens im deutschen Sprachraum möglicherweise etwas damit zu tun gehabt haben könnte, dass er damals rechtefrei war. Wusste ich nicht. Ja. Also im deutschen Raum einfach nicht geschützt, weil skandinavischer Autor, und offensichtlich gab es damals diese internationale Regelung noch nicht. Mhm. Das Urheberrecht als solches war ja im deutschsprachigen Raum noch sehr jung zu Ibsens Zeiten. Mhm. Diese erste Beschäftigung mit Egon Friedell hatte also hörbar Lust gemacht, das weiter zu betreiben. Ganz sicher. Also ich finde, man kann auch sofort süchtig auf ihn werden und sich auch drin verlieren. Und sagen wir so, es wäre durchaus ein Buch, wenn, ich meine, das gibt es ja jetzt nicht mehr, weil man in das E-Book ja wahrscheinlich 10.000 Bücher hineinladen kann. Ja? Aber bis zu der Zeit, als man noch nur normale Bücher gehabt hat, war eben immer die Frage, was würden Sie auf eine Insel mitnehmen, wenn Sie nur, oder, und ich würde sagen, also ich fliege da zwischen Wien und San Francisco zweimal im Jahr hin und her, und das wäre natürlich, wahrscheinlich wird es auch für meinen nächsten Flug das beste Buch sein, ja, weil da komme ich nicht ans Ende so schnell, und es ist so wie die Bibel und verschiedenes andere, ja, ich vergleiche es jetzt mit der Bibel, ne? Das ist natürlich auch ziemlich bombastisch. Ist es eines dieser Bücher, das merke ich schon, also an dem kann ich jetzt die nächsten 10 Jahre, kann ich da immer hinein und herumlesen in diesem Buch. Ja? Das wird nie ganz ausgelesen werden. Ja? Und deswegen brauche ich auch noch mindestens ein weiteres Exemplar. Naja, und wer weiß, vielleicht, wenn ich einmal ein E-Book haben sollte, dann gehen wir es halt noch aufs E-Book. Es ist ja jetzt rechtefrei, es wird ja vielleicht auch nichts kosten, oder weiß ich nicht, ja, werden wir sehen. Ja? Vielleicht gibt es irgendeinen, der mir das hineinlädt. Also werden wir mal schauen. Ich sehe dem Ganzen sehr, sehr optimistisch gegenüber. Ich habe das jetzt erst entdeckt, also eigentlich erst jetzt in dem Moment, als ich geblättert habe in dieser Diogenes-Ausgabe von Die Rückkehr der Zeitmaschine, was meine nächste Lektüre sein wird von Egon Friedell. Da steht drinnen Kulturgeschichte des Altertums. Das gibt es ja auch. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das auch so dick ist und wie das ist, aber das wäre ja auch nicht uninteressant. Also für jemanden, der sich interessiert für Wissen, aber auch eben für Geschichte, für Kultur, für die heutige Zeit, für frühere Zeiten, für persönlich gefärbte Interpretationen, ist das also ein ganz, ganz fantastisches Buch. Ich muss es wirklich sehr, sehr loben, und tut mir sehr, sehr leid, dass der Friedell so eben durch die Nazis und durch die ganze Geschichte, dass er dann da runterspringen musste. Und werde vielleicht einmal sein Grab besuchen, wenn du mir sagst, wo das ist. Am Zentralfriedhof gibt es ein Ehrengrab mittlerweile. Ehrengrab, ja. Ja, da gehe ich eh manchmal hin zu den Ehrengräbern. Musik.